Ich bin allerdings ein ausschweifender Müßiggänger. Aber Ihre Schwester hat so viele Vorzüge, dass ich nicht anders konnte, als einem gewissen Eindruck zu unterliegen. Doch das ist alles Unsinn, wie ich es jetzt einsehe. Seit wann haben Sie das eingesehen? Ich habe es schon früher gemerkt, aber erst vorgestern, im Augenblick meiner Ankunft in Petersburg, habe ich mich endgültig davon überzeugt. Übrigens, noch in Moskau bildete ich mir ein, dass ich nur reise, um mit Herrn Luschin in Konkurrenz zu treten und um Avdotja Romanownas Hand anzuhalten. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Aber können Sie mir nicht den Gefallen tun, sich kürzer zu fassen und direkt auf den Zweck Ihres Besuches zu kommen? Ich bin in Eile. Ich muss fortgehen. Mit dem größten Vergnügen. Nachdem ich hier angekommen bin und mich jetzt entschlossen habe, eine gewisse Reise anzutreten, mon voyage, wollte ich vorher noch einige notwendige Anordnungen treffen. Meine Kinder sind bei der Tante geblieben. Sie sind reich und mich persönlich brauchen sie nicht. Was bin ich denn auch für ein Vater? Ich habe mir selbst nur das genommen, was mir Marfa Petrovna vor einem Jahr geschenkt hat. Für mich reicht es. Entschuldigen Sie, ich komme sofort zur Sache. Vor Antritt meiner Reise, die vielleicht bald verwirklicht werden wird, will ich auch mit Herrn Luschin Schluss machen. Nicht etwa, weil ich ihn nicht ausstehen kann, aber um seinetwillen entstand jener Streit mit Marfa Petrovna, als ich erfuhr, dass sie diese Heiratsgeschichte eingefädelt hatte. Jetzt möchte ich durch Ihre Vermittlung Avdotja Romanowna sehen und ihr erklären, meinetwegen in ihrer Gegenwart, dass sie von Seiten des Herrn Luschin nicht nur nicht den geringsten Vorteil, sondern sicher bittere Enttäuschung erfahren würde. Sodann würde ich, nachdem ich sie wegen aller Unannehmlichkeiten um Verzeihung gebeten hätte, mir die Erlaubnis einholen, ihr 10.000 Rubel überweisen zu dürfen, um ihr in dieser Weise den Bruch mit Herrn Luschin zu erleichtern. Ich bin überzeugt, dass sie sich gegen einen Bruch mit ihm nicht sträuben würde, wenn sich nur eine Möglichkeit böte. »Sie sind ja wahrhaftig, wahrhaftig verrückt«, fuhr Raskolnikow ihn an. Weniger zornig als vielmehr fassungslos. »Wie können Sie sich unterstehen, so zu sprechen?« »Ich wusste es, dass Sie mich anschreien werden. Aber obwohl ich nicht reich bin, kann ich über diese 10.000 Rubel frei verfügen. Ich brauche sie absolut nicht. Wenn Avdotja Romanowna sie nicht annehmen will, werde ich sie vielleicht in unsinniger Weise ausgeben. Dies erstens. Zweitens. Mein Gewissen ist vollkommen ruhig. Ich biete sie ohne jeglichen Hintergedanken an. Glauben Sie oder glauben Sie es nicht. Später werden Sie und Avdotja Romanowna es erfahren.